Das waren zwei Stücke für Klavier von Gerhard Dorder, gespielt hat Veronika Dorder-Kirschner. Fast schon historisch ist der nächste Mitschnitt aus dem Studio 1 des Bayerischen Rundfunks. 1973, vor über 50 Jahren, leitete dort Kurt Eichhorn das Münchner Rundfunkorchester zu einem Konzert für Cello und Orchester von Herbert Blendinger, in dem Franz Amann als Solist zu hören war. Thank you.

Thank you. Der Cellist Franz Amann, begleitet vom Münchner Rundfunkorchester, spielte als Solist im Konzert für Cello und Orchester von Herbert Blendinger. Am Pult war Kurt Eichhorn. Linie und Block, so nannte Alexander Strauch das nächste Streichquartett, interpretiert vom Quartetto Maurice. Thank you. Linie und Block, ein Streichquartett von Alexander Strauch mit dem Quartetto Maurice. Das ist das Concerto Bavarese auf Bayern 2, heute mit bayerischen Komponisten. Und das sind noch Fritz Büchtger, Robert Delanow und Nikolaus Brass. Von ihm stammen die folgenden drei Figuren der Trauer für Reinhard Schulz: Riss, Schatten und Sturz. Thank you. Thank you. Drei Figuren der Trauer für Reinhard Schulz in Musik gefasst von Nikolaus Brass und gespielt vom Ensemble Risonanze Erranti. Dem folgt das Hänse-Quartett. Die vier Gitarristen sind mit Musik von Robert Delanow zu hören. Thank you. Thank you. Thank you. Ein Konzert für vier Gitarren von Robert Delanow. Zu hören war das Hense-Quartett mit der Uraufführung 1986 in München, wo das Concerto Barbarese auch zu Ende geht, mit Liedern von Fritz Büchtger nach H.C. Artmann, das Buch der Liebe. Die Gesangssolistin ist Birgit Wunsch, neben dem Tenor Andreas Holzmann. Ich stand vom Lärm der Welt um Geld, verstrickt ins große Schick. Da kam beschwingt ein Augenblick und trug mich fort in meine Welt, in mein und deine Welt, die still verklärt abseits am Wege liegt. Drum unser Glück, die Zeit besiegt und Schönheit nur und Güte will. Und Schönheit nur und Güte questa pietra del San Michele, così fredda, così dura, così prosciugata, così refrattaria, così totalmente disanimata. Come questa pietra pianto che man si vede, la morte si sconta vivendo. Hier zangal. Nichts, mei, wann er zufällig im Kino neben dir einen Platz kriegt, pumpet mir vor lauter Aufregung das Herz hinterm Hintersohn. Da ist das Publikum beschwert und mich gleich in der Lichtpause nach der Wochenschau von Billetür auf sich schmeißen lässt. Was soll ich da machen? Dass ihr mal dazukommt, dir das zu. Das Buch der Liebe, Gedichte unter anderem von Ingeborg Bachmann, Christian Morgenstern und H.C. Artmann, von Fritz Büchtger vertont. Sie hörten die Mezzosopranistin Birgit Wunsch, Nika Kobulaschwili, Viola, den Tenor Andreas Holzmann und am Klavier Dunja Robotti.